das von innen, was du von außen scheinst. Ich bin das von innen und bleibe meins. Du bist so anders geworden, ich will neue Ziele orten. Du brichst vor mir entzwei. Zeiten starten mit dir, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich mag dich doch auch, jedoch ist es die Luft, die ich jetzt brauch, um das alles durchzustehen und um neue Wege zu gehen. Und fragst, ob ich's wirklich bin. Ich blicke zurück und sag ja, ich bin's. Es wird zu wenig gesprochen, fatal, wie ich nun seh. Ich breche in zwei. Warum wird es mir einfach nicht klar, was ich eigentlich empfinde? Warum kann es nicht deutlich werden? Die Entscheidung fällt mir so schwer. Du nimmst mir die Luft zum Atmen und ich will in bessere Zeiten starten. Mit dir vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich mag dich doch auch, jedoch ist es die Luft, die ich jetzt brauch, um das alles durchzustehen. Und um neue Wege zu gehen. Wenn ich die Grenze passiere und die Luft riecht stark nach dir, denke ich gerne zurück, without any fear. Auf dem neuen Weg nach Süden scheint die Sonne hell und stark. Schließt alle offenen Mund, I'm no longer afraid of the dark. Du gibst mir die Luft zum Atmen und ich werd jetzt in bessere Zeiten starten. Mit dir an meiner Seite. Du bist das, was ich brauch. Ich hoffe, ich bin das für dich auch. Es wird Zeit aufzustehen.